Ich will unter dieser Überschrift, die überflüssigen Ideologen, jetzt gar nicht hauptsächlich so viel sagen über bestimmte falsche, schlechte Formen von studentischen Protesten gegen die Universität. Darüber habe ich auch schon einiges früher gearbeitet. Und auch wenn ich jetzt nicht jedes Mal einen neuen Text ausformulieren kann, will ich mich auch nicht immer nur wiederholen, sondern ich möchte eher versuchen, so anhand einzelner Facetten mal der Frage nachzugehen, wie überhaupt die Vorstellung entstehen kann, die ja eigentlich relativ unnaheliegend ist, dass es einen substanziellen Zusammenhang von Universität, akademischem Betrieb und Kritikfähigkeit gibt. Aber die Annahme scheint zu bestehen. Auf der einen Seite kann man das ganz empirisch, faktisch daran sehen, dass alle, die sich auf welche Art auch immer irgendwie als Kritiker hervortun, irgendwie aus universitären Kontexten heraus agieren. Das ist ja auch nicht unbedingt schlecht, das sind ja auch unter anderem die Leute, die mich einladen. Aber da besteht offensichtlich ein institutioneller Zusammenhang. Auf der anderen Seite gibt es in dem Massenbewusstsein, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr, immer stärker und immer, also je stärker auch, desto leerer, denke ich mir, so die Annahme und die Forderung, die immer so unter Schlagworten wie Chancengleichheit oder Bildungsgerechtigkeit verhandelt wird, dass man heutzutage unbedingt Zugang zu Bildung, was immer das ist, braucht, um, wie das dann immer so heißt, auch kritisch reflektieren zu können, um überhaupt, es scheint sich so die Vorstellung, die in den 60er, 70er Jahren gesellschaftlich noch halbwegs triftig war, konserviert zu haben, dass ein Universitätsstudium sozusagen einem nicht nur ein höheres Maß an geistiger Freiheit und Reflexionsfähigkeit verschafft, sondern gleichzeitig damit auch in gewisser Weise noch Chancen sozusagen aus einer prekären Existenz herauszukommen, obwohl gerade das Letztere, denke ich, so seit den 90er Jahren spätestens sich zunehmend als fragwürdige Annahme erweist. Ja, und die Frage ist eben, woher eigentlich diese Überzeugung kommt, dass es so ein Zusammenhang von dieser akademischen Institution und Kritik, kritischer Vernunft, Selbstreflexion und so weiter überhaupt gibt. Weil das eben gerade aus einer irgendwie linken Perspektive, wie das dann immer heißt, ja eigentlich eher fragwürdig sein müsste. Aber es gibt diese Diskussion und die scheint auch gleichzeitig, denke ich, einen wirklich realen Prozess wiederzuspiegeln, dass also akademisches Milieu und so kritische Gruppen und so weiter, dass das tatsächlich immer mehr miteinander verzahnt wird und dass es irgendwie, also es gibt ja abgesehen von einzelnen so syndikalistischen Zirkeln oder so eigentlich kaum noch im weitesten Sinn linke kritische Gruppen, die nicht in irgendeiner Weise mit dem akademischen oder dem Kunstmilieu verfilzt wären. Wenn ich mich nicht irre, ist für die nächste Phase 2, da musste ich lachen, das Thema Akademisierung der Kritik angekündigt. Und da wird auch auf Facebook gebeten, dass man da Texte einreichen kann. Also wer da überflüssige Hausarbeiten hat, kann die da abwerfen. Die übrigen etwas sozusagen auf etwas höherem Niveau ansetzenden Texte, also Exposés für Dissertationen und so, kann man seit deren Gründung in der Saint-France einschicken. Also es gibt tatsächlich auch empirisch dieses Phänomen, dass es einen immer stärkeren Zusammenhang von beidem gibt, dass Zeitschriften, die sich eigentlich ihrem Selbstverständnis nach antiakademisch begreifen, also real, sowohl personell wie in dem Sprachstil und in der Thematik dessen, was da geschrieben wird, immer stärker trotzdem irgendwie eine Art Akademisierung erfahren. Auf der anderen Seite gibt es dann eben als Reaktion, so, das ist ja schon fast eine Selbstpersiflage, dann den Versuch, das auch wieder zum Thema zu machen und darüber irgendwelche Diskurse zu halten. Also irgendwie scheint mir das virulent zu sein, diese Frage. Deswegen dazu im Folgenden ein paar Anmerkungen. Also seltsam ist ja der Versuch, der Glaube an diese Verbindung zwischen dem akademischen Milieu und der Kritik, wie auch immer man sich dann dazu verhält, schon allein deswegen, weil eben jetzt ganz vulgär materialistisch gesprochen, was ja aber erstmal gar nicht so falsch ist, natürlich Universitäten ideologische Apparaturen sind, also da findet sozusagen Ideologieproduktion im weitesten Sinne statt und das ist natürlich erstmal nur Reflex, möglicherweise dann auch Reflexion, aber trotzdem abgeleitetes von was mit dem gesellschaftlichen Prozess selber gar nicht so unmittelbar zu tun hat. Und man kann nun sagen, also so wie das in den 60er, 70er Jahren auch von der Studentenbewegung, soweit die darüber nachgedacht hat, aufgefasst wurde, dass natürlich diese Sphäre der Ideologieproduktion sozusagen eine relative kulturelle Selbstständigkeit hat und also einfach sozusagen als Selbstlegitimation der Gesellschaft und des Staates und dass diese, gerade sozusagen diese tendenzielle Abkopplung dieser Apparatur vom Produktionsprozess dann irgendwie auch so eine Möglichkeit der Kritik eröffnet, die dann aber eben auch, und das ist der entscheidende Punkt, der auch damals irgendwie immer wieder als Widerspruch behandelt worden ist, eben ohnmächtig bleibt und von sich aus erstmal auf den gesellschaftlichen Prozess, auf die gesellschaftliche Konstellation unmittelbar gar keinen Einfluss hat. Also es gibt da so eine Art Teilautonomie, die in gewisser Weise ideologisch notwendig ist, auch um den Schein aufrechtzuerhalten, dass diese Sphäre des Geistes irgendwie was halbwegs Selbstständiges ist, was nicht nur so ein Distinktionsmoment oder so hat, sondern darüber hinaus wichtig ist. Auf der anderen Seite ist sie aber deswegen eben auch substanziell ohnmächtig. Das ist zumindest die Art und Weise, wie man darüber, jetzt ganz skizzenhaft gesagt, so eben im Zuge der 68er-Bewegung nachgedacht hat, ob das heute überhaupt noch so stimmt. Also ob dieser Begriff der Ideologieproduktion, der sowieso schon so ein bisschen flach ist, überhaupt noch trifft, was an den Universitäten heute passiert, das ist eine andere Frage, dazu sage ich später noch was. Aber zunächst mal scheint so diese traditionelle Auffassung, gerade wenn man sie so platt fasst und eigentlich ja dem zu widersprechen, dass es so ein relativ populäres, verbreitetes Bewusstsein davon, Glauben daran gibt, dass man da irgendwie Reflexion oder Kritik lernt. Auf der anderen Seite hat sich, denke ich, so in der Geschichte der Universität diese Verbindung auch sehr früh aufgelöst, nicht? Also gerade so die wichtigsten Bezugsgrößen der kritischen Theorie belegen das eigentlich, also jetzt Marx, Freud, Karl Kraus, würde ich sagen, sind so auf verschiedener Ebene die drei wichtigsten Referenzen für Adorno und Horkheimer. Und bei all denen kann man sehen, dass da eigentlich diese scheinbare Einheit zwischen sozusagen so einem akademischen Status und einer geistigen Reputation und auch tatsächlich der Fähigkeit sozusagen das Bewegungsgesetz der Zeit irgendwie auf den Begriff zu bringen, dass diese Einheit da schon zerfallen ist. Also das waren eben dann keine Akademiker mehr, sondern es gibt dann eine Trennung zwischen, jeweils auf verschiedene Art, zwischen Broterwerb. Bei Karl Kraus ist dann eher die Tatsache gewesen, dass er eben Erbe war und eigentlich nur dadurch seine Tätigkeit finanzieren konnte. Und auch Freud war nie akademisch institutionalisiert. Also das waren schon auf verschiedene Arten Privatgelehrte, Dilettanten, man weiß gar nicht, wie man das eigentlich in eine Art Berufsbezeichnung fassen kann. Jedenfalls geht diese Trennung sozusagen zwischen dem, was die geleistet haben und was man mit dem Begriff der Kritik halbwegs vernünftig fassen kann und ihrer gesellschaftlichen Funktion und ihrem Bezug zum akademischen Milieu. Da ist eben gerade ein Bruch zu diagnostizieren und seitdem ist dieser Bruch natürlich nicht gekittet worden, sondern hat sich eigentlich immer stärker bemerkbar gemacht. Also auch das spräche eigentlich dafür, dass das nicht eine natürliche Verbindung gibt und auch das Institut für Sozialforschung hat ja wirklich viel stärker eine Funktion gehabt, die früher mal der Gerhard Scheidt mit dem Begriff des Gegenrackets gefasst hat, also sozusagen eher ein Versuch innerhalb der Universität, eine Art eigentlich das auch zu negieren und in Frage zu stellen und dass das aber natürlich auch zu bestimmten Mechanismen der Institutionalisierung, Hierarchisierung oder auch des Raushaltens von Nicht-Orthodoxen und so weiter führt, die notwendig sind, damit man sowas überhaupt aufrechterhalten kann. Also selbst Adorno und Horkheimer, das war vielleicht auch schon ein Missverständnis so der Studentenbewegung, waren ja jetzt nicht die Verkörperung so des kritischen Professors, mit dem man sich endlich irgendwie positiv identifizieren kann, weil der irgendwie diese Autorität verkörpert, aber gleichzeitig auch alles sagt, was man selber denkt und will, sondern diese Spaltung, die ich eben skizziert habe, ging eben durch diese Institution und durch diese Personen selber ja schon hindurch. Trotzdem gibt es eben diese auf verschiedenen Ebenen diese Überzeugung, dass es dann einen Zusammenhang gibt. Und das äußert sich eben einerseits so auf so wirklich jetzt im Massenbewusstsein, in diesem Glauben, dass man, es ist ja nicht nur ein Glaube in gewisser Weise, sage ich gleich noch ein bisschen was dazu, stimmt das ja auch auf sehr niedrigem Niveau, dass man irgendwie diese akademische Apparatur durchlaufen muss, um überhaupt noch irgendeine Chance zu haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein eigentlich dazu komplementäres, sich aus ähnlichen Quellen speisendes Ressentiment gegen einen vermeintlichen Akademismus der Linken oder der Kritik. Das kann man gut sehen, darauf möchte ich jetzt kurz ein bisschen genauer eingehen, an einem Text, der in der Mai-Ausgabe von Konkret erschienen ist und, wie man sich leider denken konnte, sehr positive Resonanz bei den Lesern hatte, von Christian Baron. Der heißt Zu hoch für dich. Da geht es darum, dass es angeblich aus der Perspektive von jemandem, der aus dem Arbeitermilieu und aus einer armen Familie, aus einer Nicht-Akademiker-Familie kommt, dass der unter diesen Linken, der hier so als Mittelständler alle so einordnet, auf Ressentiments stößt und dass es da sozusagen sowas wie eine, das beschreibt er mit Pierre Bourdieu da in dem Text, dass es da so eine Art Kluft gibt, die sozusagen eigentlich so eine Art Klassendünkel im Zerfall der Klassen selber nochmal reproduziert innerhalb der Linken und die dann auch zu Entsolidarisierung führt und so. Er bezeichnet das dann aber, er analysiert das dann eben nicht mit tatsächlich dem Begriff des Klassenverhältnisses, was ja auch heutzutage etwas schwierig ist, sondern mit diesem unsäglichen Begriff des Klassismus. Also er sagt so anhand von Alltagserfahrungen, die er da gemacht hat, dass in der Linken und so in diesen linken kritischen außerparlamentarischen und außerparteilichen Zirkeln auch Klassismus herrsche, das heißt also Diskriminierung von Armen sozusagen, wobei natürlich der Begriff der Klassismus die ganze widersprüchliche Dynamik, die im Begriff des Klassenverhältnisses noch steckte, von vornherein neutralisiert, weil der ja nicht darauf zielt, jetzt eine Klasse auszumachen, die irgendwie potenziell, wenn sie ihrer selbst bewusst wird, revolutionär wäre oder so, oder die auch überhaupt nur als Klasse bestimmt werden kann in ihrem widersprüchlichen Verhältnis zu der gesamten gesellschaftlichen Konstellation, sondern wo der Begriff Klassismus, der nicht umsonst eine Analogiebildung zu all diesen verschiedenen Diskriminierungsbegriffen ist, Sexismus, Rassismus und so weiter, eigentlich nur darauf zielt, dass sozusagen da eine Gruppe mit bezeichnet wird, die marginalisiert ist und die irgendwie zugelassen werden muss im Bildungssektor und der sozusagen eben diese berühmte Bildungsgerechtigkeit widerfahren muss oder noch schlimmer Teilhabe, ne, das ist so das neueste Wort dafür, damit sie die gleichen Chancen hat wie die anderen. Also er schreibt hier, ich lese mal einen kurzen Abschnitt aus diesem Artikel vor, nachdem er da so einzelne Erfahrungen geschildert hat. So werden Menschen aus Arbeiterhaushalten in linkspolitischen Gruppen eiskalt sozial sanktioniert, wenn sie mit all dem nicht mithalten können. Das bezieht sich auf die Art zu sprechen und die Bildungsreferenzen und so weiter. Und wenn Sie es gar wagen, auf die ungleichen Bildungschancen von Arbeiter- und Akademikerkindern hinzuweisen und das auch noch rotzfrech zu ändern trachten, dann wird Ihnen von ganz links barsch vorgeworfen, nur den Kapitalismus schöner machen und die Proletarier von heute auf die Ideologieschmieden namens Universität verfrachten zu wollen, um so die Unterdrücker und Ausbeuter von morgen zu erschaffen. Komisch nur, dass Sie selbst unter keinen Umständen darauf verzichten zu studieren. Sie selbst mutieren aber natürlich nicht zu bösen Kapitalisten. Warum eigentlich? Vielleicht, weil sie von Haus aus schlauer sind und nicht in einer Asi-Familie aufwachsen mussten. Asi, das wurde ihm vorher vorgehalten. Solche Argumente, die jegliche innerkapitalistische Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse, die es noch zu geben scheint, als diabolische Ausgeburt des Reformismus ablehnen, sind in linken Kreisen leider äußerst beliebt. Jeder wirft dem anderen vor, in Wahrheit kein richtiger Sozialist zu sein. So, also das ist natürlich bezeichnend empirisch, sicherlich auch so Phänomene, die durchaus was treffen. So. Man erkennt aber, denke ich, gerade an diesem Abschnitt, dass das, was er einfordert, im Grunde genommen auch tatsächlich nur auch nichts anderes ist als das, was sozusagen auf der breiten, in der breiten Gesellschaft eben immer noch verankert ist, diese Vorstellung, dass so Bildung im Grunde genommen, also so ähnlich wie man ökonomisch Umverteilung fordert, irgendwie sozusagen auch eine Frage der gerechten Verteilung ist, also genau wie das Geld irgendwie gerecht verteilt werden muss, damit die Probleme schon vielleicht nicht behoben, aber irgendwie abgemildert werden muss, irgendwie der Geist, irgendwie dann ist eigentlich auch eine Frage der Verteilung. Also hier kommt gar nicht mehr die Frage auf, ob es nicht vielleicht auch möglich sein könnte, sich mit diesem Milieu überhaupt gar nicht zu tun zu haben und ob nicht der Impuls zum Denken und der Impuls zur Kritik aus Lebenserfahrungen entstehen kann, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben, sondern es wird im Grunde genommen schon dieser Mechanismus mitgemacht, den er eben mit Bourdieu, bei Bourdieu ist das trotz aller Kritik eigentlich auch schon fast affirmativ, weil er gar nichts jenseits von diesem Begriff der Distinktion denken kann, die er eben so fasst, dass man ein bestimmtes Vokabular, bestimmte Bildungsreferenzen und so weiter braucht, um in diesen Kreisen zu punkten. Und was er dem gegenüberstellt mit dem Begriff der Arbeiterklasse und so, ist dann aber eben so ein selbst bei ihm gar nicht analysiertes Verständnis von Klassenzugehörigkeit, was eigentlich nahelegt, dass da seit dem 19. Jahrhundert sich eigentlich allenfalls oberflächlich irgendwas verändert hätte. Also er legt sich gar keine Rechenschaft davon ab, dass der Begriff des Klassismus, den er da benutzt, eben eigentlich schon eine schlechte Reaktion auf das Zerfall und die Nivellierung der Klassengesellschaft ist. Und dass damit eigentlich schon indem man den Begriff benutzt, diese, ich möchte mal fast sagen, Alimentierungs- und Zuteilungslogik so mitgemacht wird, dass Bildung irgendwas wäre, was tatsächlich ausschließlich davon abhängt, dass man irgendwie daran teilhat und dass man sozusagen sein Stück von diesem Kuchen abbekommt und dann wäre schon alles in Ordnung und es wird überhaupt keinen Versuch mehr gemacht, auch sozusagen, also auch sozialpsychologisch und individualpsychologisch sowas wie eine Bildungsgeschichte überhaupt erstmal zu beschreiben, also wie das eigentlich passiert, dass einzelne Menschen, egal aus welchem Milieu, irgendwie zu kritischen oder, soweit das möglich ist, heutzutage selbstständigen Menschen werden können. Das ist ja auch eine Frage sozusagen der ganzen, nicht nur Biografie, sondern der ganzen bis in die Triebsphäre hineinreichenden Konstitution der Individuen. Das wird hier alles übersprungen und zu einer Frage der Verteilung gemacht. Und damit reproduziert er, denke ich, also so diesen Alltagsglauben, der eben unter solchen Begriffen wie Chancengleichheit firmiert, die inzwischen ja tatsächlich, also beschränken sich ja auch Zeitungen wie eben die Jungle World, die immer noch so stolz darauf sind, dass sie im Verfassungsschutzbericht erwähnt werden, eigentlich ja da, also halten das schon für radikal, Chancengleichheit einzufordern oder so in Bezug auf Bildung und merken gar nicht, dass das, was sie da schreiben, eigentlich das Gleiche ist, was in der Zeit, in der Süddeutschen, überall steht. Und es wird sich gar kein Begriff mehr davon gemacht oder nicht mehr die Frage gestellt, ob nicht das Beschwören dieses Begriffs selbst eigentlich eine blinde Reaktion auf Veränderungen ist, die man versuchen müsste, auf den Begriff zu bringen. Ein anderer Begriff, der in dem Zusammenhang fällt, den das wollte ich hier zumindest mal erwähnt haben, weil das finde ich besonders signifikant ist, auch nicht nur in Bezug auf Bildung, sondern eigentlich überall, ist immer der Fairness. Ne? Also es wird auch immer, es gibt ja auch eine Talkshow, hart aber fair. Ne? Also dieser Begriff, dass man bitteschön fair sein muss in allen gesellschaftlichen Bereichen und natürlich auch in Diskussionen und so weiter, was irgendwie heißt, dass man den anderen nicht unterbrechen darf und nicht polemisch sein darf und so weiter, der kommt ja eigentlich sozusagen über den Begriff des Fair Play aus einer angloamerikanischen Tradition, aber so wie er im Deutschen verwendet wird, gerade in so popularisierten Formen wie in dieser Talkshow, wo eigentlich ja nur Leute aufeinander gehetzt werden, bezeichnet er eigentlich tatsächlich sozusagen das schlecht Sportive so an der gesamten Gesellschaft, nicht? Also es ist eigentlich schon der verinnerlichte Konkurrenzdruck, so, den man sich aber verbieten muss, so auszuagieren, und deswegen erwartet man von allen anderen, dass sie die Zwänge, die man selbst verinnerlicht hat, auch verinnerlichen und ständig aufeinander Rücksicht nehmen, und irgendwie gleichzeitig steckt aber in dieser Emphase von so Toleranz und Fairness irgendwie immer schon in der ganzen Diskussionskultur, kann man das ja auch sehen, eigentlich das ständige Bedürfnis, andere zu übervorteilen, seine Ressentiments irgendwie eben sozusagen diskurstechnisch sublimiert irgendwie trotzdem auszuleben. Also sozusagen dieses Moment von Unfreiheit steckt in diesem Begriff schon drin. Und Fairness in Bezug auf, sei es jetzt Bildung oder Arbeitsverhältnisse oder so zu fordern, ist insofern eigentlich, hat immer schon irgendwie auch was von der Drohung, weil damit immer schon gleich mitgesagt wird, dass der gesellschaftliche Widerspruch, an dem man eigentlich leidet, gar nicht aufgehoben werden soll, sondern sozusagen nur reguliert. So, ne? So, also das ist, denke ich, ein Beleg dafür, dass es eigentlich mittlerweile, dass diese Forderung von Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit und so weiter gar nicht ein wirklicher Gegensatz zu der Beschwörung von Elite und Exzellenz ist oder so, sondern dass es eigentlich insgesamt, das kann man sehen, wenn man die entsprechend, wenn man auch die Bildungspolitiker sprechen hört, die eben den Elitebegriff hochhalten, die gleichzeitig ja ebenfalls diese möglichst gleiche Chancen beim Zugang zum Bildungssystem einfordern und so, dass das im Grunde genommen dahinter der eigentlich nicht nur paradoxe, sondern wahnhafte Gedanke steht, dass es sowas geben müsste wie so eine universale Elite. So. Also es gibt irgendwie, man will nicht auf den Gedanken verzichten, dass es irgendwie diese Spitze gibt oder dass es irgendetwas gibt, wo man hoch hinaus gelangen kann. Auf der anderen Seite will man aber die Möglichkeiten dafür irgendwie möglichst allen sichern, und das geht dann natürlich auch nicht. Und das ist einfach nur ein Symptom dafür, dass der Glaube ans Privileg auf in gewisser Weise fetischisiert und festgehalten wird, und jeder will für sich irgendwie dieses Privileg, und auf der anderen Seite gönnt es man aber den anderen nicht und will irgendwie das Privileg auch nivellieren. So. Und das führt dann eigentlich zu einer wahnhaften Verdopplung dieses Konkurrenz- und Ausdenkens und dieser ganzen Logik der Übervorteilung und des Neides in dieser ganz gleichzeitig eigentlich, die sozusagen implementiert ist in dieser Rhetorik und Praxis so der Egalisierung. Also das scheint mir so das zu ganz gut zu beschreiben, was da gegenwärtig passiert. Und um jetzt mal zu skizzieren, was sich verändert hat und warum vielleicht auch gerade so unter studentischen Gruppen so diese Vorstellung immer noch recht stark ist, dass trotzdem so einen Zusammenhang gibt zwischen Universität und Kritik. Das möchte ich jetzt nochmal skizzenhaft auf die Studentenbewegung und die Zeit danach so eingehen, wo, denke ich, man zeigen kann, dass es da schon gewisse Missverständnisse gab, die dann später einfach nur reproduziert wurden. Auch zu Zeiten, wo die gesellschaftlichen Grundlagen, aus denen die Studentenbewegung hervorgegangen ist, gar nicht mehr so vorhanden sind. Also Adorno und überhaupt das die frühe kritische Theorie und das Institut für Sozialforschung sind ja deswegen so interessant, weil da das tatsächlich gelungen zu sein scheint, dass da, was, nicht das, was Wolfgang Port in einem Artikel in Bezug auf Adorno mit diesem Schlagwort der Staatsfeind auf dem Lehrstuhl beschrieben hat, also dass da tatsächlich Leute, die radikale Kritik üben, in einer Position gelandet sind, wo sie gleichzeitig eigentlich Staatsangestellte sind und dass da irgendwie sowas aufzuleuchten schien wie eine Selbstkritik dieser Institution auch, die man nicht mehr so ohne weiteres blockieren, neutralisieren oder kleinreden kann. Das erscheint mir aber eben deshalb ein Widerspruch zu sein, weil einerseits, also das bezieht sich jetzt nicht auf Wolfgang Port, sondern Wolfgang Port erklärt in diesem Text eigentlich genau, warum das nicht so aufgeht, also eigentlich schließe ich mich ihm da jetzt an, aber sozusagen diese Fetischisierung dieser Zeit, so als eine, in der scheinbar sowas wie eine Selbstaufhebung dieser Institution auch durch ihre Agenten sozusagen, durch ihre Beamten möglich zu sein schien, blendet natürlich einerseits die ganze Immigrationsgeschichte und Vertreibungsgeschichte irgendwie, die mit diesem Institut zu tun hat, aus. Und das war ja überhaupt ein entscheidender, also gelinde gesagt zumindest blinder Fleck, wenn nicht eine tatsächliche Verdrängung, die Studentenbewegung schon geleistet hat und die dann auch zu diesen, letztendlich zu diesen Ressentiments später auch gegen Adorno geführt hat, dass diese Vorgeschichte gar nicht realisiert wurde und dass man nicht gesehen hat, dass selbstverständlich diese Figuren einfach wegen ihrer ganzen Biografie und all dem, was sie mitgebracht haben, natürlich fremd waren und nicht sowas wie Staatsbeamte, also wie irgendwelche deutschen Professoren, sondern dass es da von vornherein eine Inkommensurabilität gab, dass überhaupt die Tatsache, dass so jemand wie Adorno solche Positionen haben konnte, natürlich auch viel zu tun hatte mit einem Bemühen, sich in gewisser Weise symbolisch freizukaufen von Dingen und so. Also dieser ganze Komplex die Immigrationsgeschichte der kritischen Theorie, die ganze Vorgeschichte, die ist eigentlich nicht richtig ins Bewusstsein getreten bei dieser Identifikation mit Adorno und Horkheimer und diesen, also vor allem eher weit mehr sogar noch Marcuse dann später, sondern man hat sozusagen die Antisemitismus-Theorie und Antisemitismus-Kritik der kritischen Theorie irgendwie abgespalten für eine Analyse der Gegenwartsgesellschaft in der Bundesrepublik, aber nicht wahrgenommen, in welchem tatsächlich historischen notwendigen Zusammenhang das auch mit der Biografie dieser Menschen gestanden hat. Und er hat deswegen auch nicht wahrgenommen und nicht verstanden, warum die sich dann tatsächlich sehr früh auch von der Studentenbewegung mit Recht, sehr strikt, Horkheimer ja vor allem, distanziert haben, sondern hat das dann eigentlich als einen Verrat wahrgenommen, also ganz autoritär, selbst eigentlich denkend, so als ob derjenige, den man sich als Über-Ich oder als Ich-Ideal besser gesagt, also sozusagen als universitären Vater da auserkoren hat und als Vorbild einen jetzt plötzlich verrät und stehen lässt. Und das hat dann nur die entsprechenden Projektionen und Ressentiments ausgelöst und eben nicht die Selbstreflexion. Auf der anderen Seite gab es aber in der Zeit eben auch tatsächlich das kann man in den ganzen Dokumenten aus der Studentenbewegung ja sehr gut sehen, auch die Hybris, die eben die Adorno und Horkheimer nicht hatten, für sich in Anspruch zu nehmen, dass man sozusagen, also tatsächlich in einem schlecht-leninistischen Sinn irgendwie, dass man, indem man das, was die gelehrt haben, sozusagen zur Praxis macht, deswegen haben die so Probleme gehabt mit dem Begriff der verstellten Praxis, ne, die Studentenbewegung, dass man sich damit auch zu einer Avantgarde einer realen gesellschaftlichen Bewegung machen kann. Und also man hat sich dann eigentlich man hat eigentlich diesen ganzen ideologischen Apparat letztlich doch nur zum Vorwand genommen, um wieder in die Praxis zu springen. Und das kann man eben an den Dokumenten aus der Zeit sehr gut sehen, zu welchen Absurditäten das geführt hat. Ich möchte mal aus diesem Band Universität und Widerstand, von den der Clausen rausgegeben hat, 1968, ein Dokument erwähnen von der Basisgruppe des Walter-Benjamin-Instituts der Frankfurter Universität. Das war so ein Flugblatt oder Thesenblatt mit dem Titel "Schafft die Germanistik ab", wo man gut sehen kann, sozusagen, glaube ich, sozusagen die Psychodynamik oder das, worum es eigentlich auch bei dieser Art von innerakademischer Kritik des Akademismus ging. Da heißt es, also da wird sich am Anfang darüber beschwert, dass die Germanistik die Ohnmacht des orientierungslosen gebildeten Bürgertums durch die Hypostase eines autonomen Geistesbezirks kompensiert. Die reale Trennung von Besitz und Bildung lässt Bildung zum Besitz werden. Also man könnte auch stilistisch ganz gut an solchen Texten zeigen, wie die so ein bestimmten, also das ist tatsächlich adornitisch, also ein bestimmten Sprachstil imitieren, ohne dass das alles falsch sein muss, was sie da schreiben. Das machtlose Bürgertum begegnet dem Druck des konzentrierten Kapitals mit dem chimärischen Selbstverständnis einer geistigen Elite. Da wird also im ersten Teil dieses Papiers ja durchaus, vor allem in der damaligen Situation, zu Recht kritisiert, dass sozusagen die Germanistik, oder das kann man überhaupt auf die Literatur und Geisteswissenschaften ausdehnen, wahrscheinlich sozusagen zu so einem scheinbar aus der ganzen Sphäre der Kulturindustrie abgekoppelten Bereich des reinen Geistes stilisiert wird, und dass das eben, so wie ich es am Anfang skizziert habe, dann der Selbstlegitimation des Bürgertums dient. Später wird dann aber gesagt, dass die Germanistik sich ohnehin nur noch durch ihr Verhältnis zur Kulturindustrie interpretieren lässt. Die Wirkung der Kulturindustrie besteht darin, in den Individuen durch den passiven und kollektiven Konsum massenhaft und standardisiert produzierter Kulturgüter in der Freizeit ein affirmatives, die repressiven Arbeitsverhältnisse hinnehmendes Bewusstsein bzw. die Bewusstlosigkeit gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen gegenüber zu erzeugen. Und da wird dann gesagt, was ja auch nicht ganz falsch ist, das wird der anderen Diagnose aber sozusagen eigentlich nur gegenübergestellt, ohne dass man sich über den Widerspruch Gedanken macht, dass die Germanistik sozusagen selber Teil dieses Betriebs geworden ist. So, ne? Und es wird eigentlich insinuiert, dass man das aufbrechen müsste, und das wird im Grunde genommen implizit eingefordert, dass es ja doch was anderes sein müsste als diese kulturindustrialisierte Sphäre, die sich nur ihrer eigenen Warenförmigkeit noch nicht bewusst ist. Und das Gegenprogramm, was die dann anbieten, ist eben dass der Literaturunterricht auch an den Universitäten und Schulen künftig nur noch gesellschaftlich nützliche, im progressiven Sinn nützliche Literatur liest. Da heißt es dann, in der politischen Universität ist die Germanistik abgeschafft. Sie lässt sich nicht reformieren, gegen jeden Reformversuch hat sie sich als Spezialdisziplin behauptet. Und so weiter. Die politische Universität ist maßgeblich durch das Desinteresse legitimiert, das die kapitalistische Klassenuniversität an der Verwertung ihrer Produkte hat. Die politische Universität wird die sprachlichen Produkte auch der Wissenschaft auf ihren Gebrauchs- und Tauschwert befragen, das heißt sie im gesellschaftlichen Verwertungsprozess bis zu ihren Konsumenten verfolgen, die sich zu ihnen bloß noch als zu operationellen Anweisungen für die Aneignung von gesellschaftlich produziertem Wert verhalten. Denn mit der wahren Form der wissenschaftlichen Produkte hat sich auch der Schleier über den gesellschaftlichen Grund ihrer Produktion gelegt. Die Wissenschaften haben es nicht mehr nötig, sich als Produktivkraft für materielle Emanzipation oder als aufklärerische Kritik zu rechtfertigen und so weiter. Also da wird, und später wird dann dieses Konzept, was sie dem entgegenhalten, Gegengermanistik genannt. Da wird es dann schon absurd, wo man sich wirklich fragt, was, also ich weiß nicht, ob es in der Zeit auch eine stalinistische Medievistik gab oder so, also was das dann überhaupt noch bedeuten soll. Ne? Und da heißt es dann zum Beispiel, das ist so eine Art Aufgabenbeschreibung, ne? die Gegengermanistik analysiert die Sprachproduktion innerhalb der arbeitsteiligen Gesamtproduktion. Das klingt nicht besonders verlockend. Ihr funktionales Verhältnis zur materiellen Aneignung von Natur und menschlicher Arbeitskraft sowie den Gang ihrer Erzeugnisse im Verwertungsprozess. Ihr wichtigstes Interesse ist die historische Veränderung des Funktionszusammenhangs der ideologischen und materiellen Produktionssphären. Und dann haben die noch so ein Programm auch nachgeliefert, wie das auszusehen hat. Das ist hier in dem Anhang abgebildet, das lese ich jetzt nicht vor. Also so eine Art Lehrplan oder Curriculum für diese Gegenuniversität. Und ich finde, daran kann man schon gut sehen, worauf, also zweierlei. Ne? Also einerseits, welche Bedürfnisse dieser Form von eben innerakademischem Antiakademismus irgendwie zugrunde liegen und auf der anderen Seite, wohin das bewusstlos eigentlich schon geht. Zum einen zu den Bedürfnissen, und das ist, denke ich, ein wesentliches Missverständnis überhaupt so dieser universitätsinternen Universitätskritik, merkt man diesen Text eben gerade darin, wie er die Widersprüche, die er beschreibt, gar nicht reflektiert und irgendwie so schwankt zwischen der Kritik an so einem Kulturkonservatismus und einer eigentlich schon tendenziell wieder kulturkonservativen Kritik an der Kulturindustrie. Das ist im Grunde genommen das, was diese Leute bewegt, viel eher eigentlich so eine Art Selbsthass eines bestimmten akademischen Milieus ist, was begriffen hat, dass es privilegiert ist, und dass es das aber eigentlich aus der eigenen Erkenntnis heraus einsehen müsste, dass es das gar nicht sein darf. Und daraus resultiert dann so dieses Bedürfnis nach Selbstabschaffung, ne, wie es eben in diesem absurden Begriff der Gegengermanistik irgendwie dann auf den Punkt gebracht wird. Also man will eigentlich öffentlich auch zeigen, dass man sich der Grundlagen der eigenen Existenz irgendwie schämt, dass man das nicht mag, dass man das loswerden will. Und sich am liebsten eben dann, was ja dann auch immer ziemlich schnell kam, mit den Massen solidarisieren will. Und dann gibt es eben alle möglichen Projekte, wie er sie hier heute offenbar konkret immer noch offenbar so vorschlagen würde, so zur Zusammenarbeit mit den Arbeitern oder so Bildungsprogramme für die niederen Schichten und so weiter, die aber im Grunde eher dem Impuls entspringen, also eben so eine Art Selbstverachtung oder Selbstscham entspringen, der ja gar nicht so illegitim ist, die aber nicht ins Bewusstsein tritt. So, und auf der anderen Seite will man das aber offensichtlich auch nicht ganz aufgeben, denn sonst würde man nicht ein ganzes Curriculum nachliefern, wie diese Gegenuniversität auszusehen hätte und das tatsächlich eigentlich fast genau sich schon so liest, wie dann in 70er, 80er Jahren die echten Universitätsseminare. Also und genau die gleiche Bewegung konnte man in den 90er Jahren, als es noch sogenannte autonome Seminare gab, beobachten, wo also dieser ganze Poststrukturalismus, also das, was dann eben zu der Zeit als subversiv und kritisch galt, irgendwie sozusagen autonomen Seminaren sich angeeignet wurde, scheinbar abseits des universitären Betriebs, die aber heute bis in die Titel den jetzt gegenwärtigen Seminaren gleichen. Also da wird sozusagen, eben weil dieser Widerspruch und das tatsächliche Bedürfnis, was hinter dieser Kritik steht, nicht reflektiert wird, bewusstlos eigentlich an der Universität von morgen gearbeitet, in der man dann auch irgendwie irgendeine Stelle hat, möglicherweise. So, also das scheint mir so hinter diesem merkwürdigen, dieser Vorstellung von einer Art intellektuellen Avantgarde, die sich dann mit der Praxis irgendwie praktisch wird und sich mit den Massen womöglich auch noch solidarisiert, irgendwie tatsächlich zu stecken. Und das reproduziert sich dann von Generation zu Generation, aber eben jeweils, und das ist der entscheidende Punkt, unter sehr verschiedenen Bedingungen. Der Unterschied lässt sich vielleicht daran zeigen, dass das, was hier eben noch so tatsächlich, wenn auch recht skizzenhaft und vielleicht pauschal und undifferenziert mit diesem Doppelcharakter der Geisteswissenschaften beschrieben wird, nicht? Also dass das einerseits eine autonome scheinautonome Sphäre ist, die gerade deshalb bestimmte Freiheiten bietet, dass aber diese Freiheiten auch gleichzeitig ohnmächtig bleiben und gebannt in diesem Bereich, dass dieser Gedanke, der immerhin noch den Gedanken eines Widerspruchs im Gegenstand impliziert, dann wenig später eigentlich, fast schon so im Zuge der Wiederentdeckung und Rezeption von Althusser und eben auch von Foucault und so, überführt worden ist in diese Phrase, die lange Zeit sehr modisch war, von der relativen Autonomie der Ideologie, die irgendwie sowas besagen soll wie, ja, eigentlich scheinbar was Ähnliches wie das, was ich eben beschrieben habe, aber ohne dass der Gedanke des Widerspruchs in sich selbst überhaupt noch gedacht wird, sondern da ist Ideologie dann sozusagen, genau wie alle möglichen anderen Bereiche der Kultur, so relativ autonom, und das ist eigentlich dann nur noch eine Legitimation, um in diesem Bereich irgendwie wahnsinnig kritisch alles Mögliche zu produzieren und sich einzureden, was die damals noch tatsächlich mit der Solidarisierung mit den Arbeitern tatsächlich praktisch versucht haben, dass man im Grunde ja das gar nicht, auch gar nicht mehr tun muss, sondern dass es eigentlich ausreicht, so diese Diskursverschiebung ständig vorzunehmen, weil das selbst schon eine Produktivität ist, ne, die eigentlich eben relativ autonom, also sozusagen gleichberechtigt ist zu anderen Formen der Produktion. So, und das scheint mir eine Reaktion darauf zu sein, dass eben in der Zeit schon, als die Studentenbewegung noch teilweise auf die Arbeiter und der Facharbeiter oder Schüler gesetzt hat, tatsächlich eben dieser Klassenbegriff nicht mehr gegriffen hat und das damit Bezeichnete eigentlich zerfallen ist. Und deswegen kommt dann sozusagen mit dem Poststrukturalismus die Möglichkeit, weil es tatsächlich keine Arbeiter mehr gibt, mit denen man sich solidarisieren kann, sozusagen diese Sphäre so der Diskursproduktion als tatsächlich schon als eine reale Produktion irgendwie zu fassen, die Dinge verändert. So, ne? Also da gibt es so konkurrierende Modelle in der Zeit, also eben einerseits diese althusserische Konzeption. Dann der Anschluss an Foucault und an diesen Begriff des Wissens bei Foucault, der auch auf sowas Ähnliches zielt. Da wird ja auch überhaupt sozusagen das, was er mit Wissen fasst, was man vielleicht früher Ideologie genannt hat, gar nicht mehr ins Verhältnis gesetzt zu tatsächlichen gesellschaftlichen Produktionsprozessen, sondern das ist irgendwie so was Freischwebendes, in dem man sich bewegen kann und in dem man auch unmittelbar Dinge sozusagen scheinbar verändern kann, indem man an der Sprache was verändert oder am Design oder sonst was. Oder eben auch das, was natürlich wesentlich älter ist, was in der Zeit aber ein Revival erfahren hat, dieser Begriff der Hegemonie von Gramsci, nicht, der kulturellen Hegemonie. Da geht es eigentlich auch darum, sozusagen diese Kultursphäre oder die Sphäre des Geistes im weitesten Sinn als irgendwas zu retten, worin man unmittelbar kritisch tätig sein kann. So, und das ist, denke ich, sozusagen das Vorspiel zu dem, was heute eigentlich fast, zu diesem Bereich, der heute expandiert, also dieser ganze miteinander verfilzte Bereich der akademischen und künstlerischen und sonst wie diskursiven Produktion. Das ist ja nicht mehr zu übersehen, dass die tatsächlich unmittelbar miteinander zu tun haben. Also in Berlin zum Beispiel kooperieren die Theaterwissenschaften, Filmwissenschaften und so weiter längst auch so mit Theatern. Und dann gibt es irgendwelche Performances von Wissenschaftlern, die von Künstlern begleitet werden oder so. Also es gibt tatsächlich reale Kooperationen zwischen diesen Bereichen, die natürlich eine Reaktion darauf sind. Und darauf soll der ganze Gedanke eigentlich hinaus, dass tatsächlich, also je mehr man eine scheinbar unmittelbare Produktivität dieser eigentlich parasitären, abgeleiteten Sphäre, in der man da arbeitet, sich suggeriert, desto deutlicher wird natürlich auch, dass man real immer überflüssiger und nutzloser wird. Und deswegen muss man sozusagen permanent diese Bedeutung oder eine Art eigene Nachfrage auch erzeugen, auf die man dann antwortet. Und damit sind eigentlich Akademiker und Künstler mittlerweile fast nur noch beschäftigt. Und das ist eben, denke ich, eine Reaktion auf diese, nicht nur auf den Zerfall der gesellschaftlichen Strukturen, auf die mit einer gewissen Berechtigung die Studentenbewegung sich noch berufen konnte, sondern eben auch eine Reaktion darauf, dass es eigentlich immer deutlicher ins Bewusstsein tritt, dass auch dieses akademische Privileg, an was scheinbar alle glauben, also was ich vorhin mit diesem Paradoxon von Elite und Chancengleichheit beschrieben habe, dass das eigentlich erodiert und dass es keineswegs so ist, dass man damit irgendwie besser gestellt ist automatisch oder so, sondern dass es da ganz genauso ein Wettbewerb zwischen massenhaften, viel zu vielen prekär beschäftigten Leuten gibt, die irgendwie da sich so ein kleines Marktsegment sichern müssen, um zu überleben, und die immer alle 2, 3 Jahre, damit ihr Vertrag verlängert wird, wenn das überhaupt so lange dauert, irgendwas sich ausdenken müssen, die also längst überhaupt nicht mehr auf diese Stabilität, relative Stabilität der Lebensplanung überhaupt vertrauen können, die dieses akademische Milieu früher möglicherweise tatsächlich versprochen hat. Ganz abgesehen davon, dass von den realen Einkommensverhältnissen her gesehen dieser Bereich schon immer nicht der wichtigste war. Also wer wirklich gut verdienen will, der macht was anderes, ne? Was aber heute, denke ich, sich abzeichnet, das möchte ich jetzt am Schluss noch mal ein bisschen skizzieren, und was ich auch an diesen Veränderungen, die ich jetzt so ein bisschen angedeutet habe, schon zeigt, ist eben, dass überhaupt dieser Bereich, also nicht nur, dass diese Leute, die in diesen Milieus beschäftigt sind, sich eigentlich immer mehr als Überflüssige erkennen und in einer Art Torschlusspanik sozusagen ihre eigene Produktivität glauben, sich selbst und den anderen suggerieren zu müssen, sondern diese Veränderung schlägt sich eben auch daran nieder, dass überhaupt, weil das ist eigentlich ein Symptom davon, dass überhaupt dieser ganze Bereich der Ideologie eigentlich selber erodiert. Also wenn man so platt sagt, dass die Universität irgendwie in diesem Bereich der Produktion von Ideologie im weiten Sinn, also nicht bloß in so einem abbildtheoretischen Sinn fällt, dann gibt es eben immer weniger eigentlich überhaupt konsistente Ideologien. Und das ist nun ein interessanter Punkt, auch schon in Bezug auf dieses öde Konzept der Gegengermanistik, was hier damals dargestellt wurde. Also ich würde denken, dass zu der Zeit, als es tatsächlich noch sowas wie in Deutschland war das ja schon immer schwierig, aber sagen wir mal sowas wie ein Bürgertum gab, was tatsächlich eine halbwegs konsistente Ideologie gebildet hat tatsächlich, ist das Bewusstsein der Widersprüchlichkeit dieses Denkens, und an was anderem als an dieser Widersprüchlichkeit hat sich ja der akademische Betrieb eigentlich auch in seinen besten Zeiten nie abgearbeitet, ist dieser Widerspruch am besten und strengsten gedacht worden, eben von denen, die in irgendeiner Weise auch noch an das Wahrheitsmoment dessen, was sie da von sich geben, geglaubt haben. Also dass es tatsächlich noch sowas wie ein Bezug auf unteilbare Wahrheit, was auch immer das sein mag oder wie ideologisch überformt das ist, gegeben hat, gab es irgendwie noch aus der gesellschaftlichen Lage heraus, aus der man da gedacht hat, die Möglichkeit zumindest, und man konnte auch individuell in bestimmten Glücksfällen die Fähigkeit dazu ausbilden, sozusagen die objektive Widersprüchlichkeit von sowas wie dem Begriff des Geistes etwa oder eben dem der Kritik überhaupt zu denken. Aber das, was eben dann spätestens mit dem Poststrukturalismus einsetzt, ist eigentlich der Zerfall so einer konsistenten Ideologie in alle möglichen sozusagen minoritär und partikular nebeneinander vor sich hin existierenden und sich des objektiven Widerspruchs gar nicht mehr bewusst werden könnenden Teildisziplinen. Und deswegen ist nämlich das ist das Interessante an dieser Zeit der Studentenbewegung, wenn die diesen alten bürgerlichen Betrieb der Universität kritisieren, dass es da zumindest von dem Erfahrungsgehalt derer, die da schreiben und denken und sprechen, her noch sowas wie ein Bewusstsein von der Totalität dessen gab, womit sie sich da beschäftigt haben, also sowas wie einen scheinbar unhinterfragbaren Kanon, den man kritisiert hat, den man aber, um ihn zu kritisieren, auch irgendwie ernst nehmen musste. So, und das ist sozusagen so vielleicht ein glückliches Moment gewesen, wo sich schon andeutet, in dem, was ich da vorhin vorgelesen habe, in dem, was die dann machen wollen, ne? Also das ist ja diese Gegengermanistik, die die da beschreiben, damals schon, die reduziert ja eigentlich Ideologie sozusagen nur auf Schein im schlechten Sinn und will sich dann eben mit der Produktion beschäftigen, der Distribution und so. Das ist ja dann auch das, was später Teil der Literatur und Kulturwissenschaften geworden ist und was teilweise interessante Studien hervorgebracht hat über Sozialgeschichte des Lesens etwa und so. Also das hat nicht, dass das sinnlos ist. Da gab es sozusagen ganze Forschungsbereiche, die sehr interessante Sachen herausgefunden haben, gerade auch empirisch im Anschluss an diese Ansätze. Die haben aber sozusagen das alles, was gerade Literatur ausmacht, das ist eben nicht nur ein 1-zu-1-Reflex, sozusagen bloß ideologischer Reflex der Produktionsbedingungen oder so ist, sondern dass sich da eine Sphäre von Fantasie, Imagination, Projektionsmöglichkeiten auch und so weiter eröffnet, die eben nicht aufgeht in einem Ableitungsverhältnis, das wird dann natürlich weggebrochen. Ne? Und man reagiert sozusagen auf den schlechten Idealismus des alten akademischen Betriebs mit einem schlechten Materialismus. Also da deutet sich schon an, dass es zunehmende Unfähigkeit gibt, sozusagen diese Widersprüchlichkeit des Gegenstandes, mit dem man sich beschäftigt, überhaupt zu denken. Und was dann so im Zuge der Ausdifferenzierung auch so der verschiedenen Schulen und so passiert, ist eben eigentlich ein Zerfall dieser Vorstellung von einem, also ja, von sowas wie einer konsistenten Ideologie, ja, was also tatsächlich fast schon irgendwie in gewisser Weise in Bezug auf diesen Begriff der Kritik fast bedauerlich ist, was man eben daran sehen kann, dass das, was früher Schulen, akademische Schulen genannt wurde und was tatsächlich sich in allen möglichen Streitigkeiten irgendwie gegenseitig bekämpft hat und worin sich auf eine verzerrte Art ja sozusagen auch die Objektivität dieser Widersprüchlichkeit des Gegenstandes abgebildet hat, dass es das eigentlich heute gar nicht mehr gibt, sondern die Schulen, das was früher Schulen hieß, also sowas wie, jetzt sagen wir mal in den Literaturwissenschaften eher an der kritischen Theorie orientierte Richtung oder eine psychoanalytische, eine funktionalistische, hermeneutische und so weiter, das ist eigentlich mittlerweile zu einem Nebeneinander von Methodologien geworden, so von verschiedenen Denkweisen, die eigentlich als Instrumente eher betrachtet werden, die man anlegen kann, um irgendwie einen Gegenstand aus einer bestimmten Perspektive zu sehen. Also nicht umsonst findet dieser Zerfall parallel mit dem Siegeszug von so Dingen wie dieser Sprechorttheorie statt oder dieses falschen Pluralismus, des Poststrukturalismus, der eigentlich eben nur eine Koexistenz von verschiedenem denken kann, aber nicht eine Widersprüchlichkeit der Gegensätze, die irgendwie danach schreit, aufgehoben zu werden und dafür aber auch sozusagen erstmal gedacht werden muss in ihrer Widersprüchlichkeit. Und das hat, ja, da könnte man jetzt noch viel dazu sagen, das hat, denke ich, auch damit zu tun, dass natürlich insgesamt, aber das kann ich jetzt wirklich nur andeuten, so dieser Widerspruch auch, der für das Selbstverständnis der Studentenbewegung ja tatsächlich noch sehr wichtig war, zwischen geistiger und körperlicher Arbeit sich heute auch anders darstellt, also dass es eben, es gibt natürlich noch körperliche Arbeit, aber es inflationieren Berufe, in denen die sich sozusagen in diese Dichotomie nicht mehr einordnen lassen und gerade die ganzen Leute, die im akademischen oder künstlerischen Milieu sozialisiert werden, tragen das in gewisser Weise am eigenen Leib auf. Also es ist ja ein interessantes Phänomen, was noch gar nicht so richtig untersucht worden ist, dass seit einiger Zeit so im Zuge der Selbstpräsentation der Universitäten auch Wissenschaft, also auch Akademiker, ne, und genauso wie Unternehmer und also auch Leute, die in anderen nicht unbedingt körperlichen Berufen arbeiten, trotzdem sich auf eine merkwürdige Art körperlich präsentieren müssen. Also man auf den Universitätswebsites und so müssen alle Forschungscluster irgendwie im Team erscheinen und die sehen dann auch in einer Art und Weise aus, wie man es eigentlich früher sich geschämt hätte, nicht? Also so dieses alte Bild vom Professor oder so, der vielleicht so ein bisschen blass oder seltsam aussieht und nicht besonders fotogen ist oder so, das ist ja, danach sehnt man sich fast schon zurück, wenn man diese Fratzengesichter sich anschaut, die irgendwie alle so auf so eine komische ja schon von so einem Unternehmertypus, also in eigener Sache sich stylen. Und das ist jetzt nicht nur so eine ästhetische Kritik, sondern da scheint mir irgendwie das wahnhafte Bedürfnis mitzuschwingen, dass man sozusagen auch körperlich zeigen muss, dass man produktiv ist. Also dass es nicht mehr legitim ist, sowas wie geistige Arbeit als etwas zu betrachten, was halt damit, wie man sich präsentiert, nicht viel zu tun hat, sondern dass sozusagen diese Produktivität auch sich sozusagen in einem bestimmten Bild von Fitness oder Munterkeit oder Vitalität oder was auch immer, Teamfähigkeit natürlich sozusagen also tatsächlich körperlich niederschlagen muss. Nicht, und das ist ja tatsächlich was es flächendeckend in all diesen Berufen, die eben nichts mit körperlicher Arbeit zu tun haben, gibt mittlerweile, dass die Leute freiwillig Fitnessprogramme durchlaufen, Gruppen klettern, in irgendwelchen Wochenendveranstaltungen machen und so weiter. Theater spielen ist auch sehr beliebt und so. Und das ist, glaube ich, eben nicht nur einfach so eine Art ja, neues Verhaltensmanagement oder so, wo man jetzt, man lernt ja da gar nicht nur jetzt sozusagen auch bestimmte unsympathische Verhaltensweisen, sondern das ist, glaube ich, tatsächlich ein Niederschlag des Bedürfnisses, weil man eben weiß, dass man vollkommen nutzlos ist mit dem, was man da macht, sozusagen zu zeigen, dass die Produktivität sich verkörpert. Ne? Also das scheint mir für die Bedeutung, die diese ganze Performance- und Performance-Theorien und so dieser ganze Begriff überhaupt der Performativität gewonnen hat, auch sehr wichtig zu sein. Das ist eigentlich eine Reaktion auf die sich immer mehr aufdrängende Offensichtlichkeit, dass geistige Produktion überflüssig und nutzlos ist und dass das, was man da macht, tatsächlich einem morgen gestrichen werden kann, dass man eigentlich objektiv Schmarotzer ist. Und ein letzter Punkt, auf den ich jetzt nochmal anknüpfend an den Anfang nochmal zu sprechen kommen möchte, der mit dieser Zerfall von einer konsistenten Ideologie zu tun hat, ist der objektive, dass sich tatsächlich institutionell auch mittlerweile äußert, aber auch in den einzelnen Denkformen, denen man im akademischen Bereich begegnet, in objektivem Umschlag von eigentlich dem Zerfall der Institution als einem scheinbar noch halbwegs homogenen ideologischen Apparat ja tatsächlich objektiv in Sektenbildung. Also ich würde sagen, das deutet sich tatsächlich an, dass die Erbschaft dessen, was früher die akademischen Schulen waren, tatsächlich akademische Sekten sind und ein Betrieb, der zunehmend tatsächlich, also objektiv Aberglauben produziert. Also das kann man sehr gut an der Bedeutung der Neurowissenschaften in den Geisteswissenschaften sehen, wobei man gegen die Neurowissenschaften selbst gar nicht so sehr viel sagen sollte. Also die intelligenteste Kritik daran wird eigentlich von Neurowissenschaftlern selbst auch geübt, aber die Art und Weise, wie das in den Geisteswissenschaften implementiert wird, dass also etwa irgendwie ästhetische Erfahrung durch Hirnstrommessung ermittelt werden soll und alles solche Dinge, das ist ja objektiv eigentlich Obskurantismus. Also das kann man anders gar nicht bezeichnen. Das ist ein echter Umschlag von der wissenschaftlichen Disziplin in die Produktion von Aberglauben. Und entsprechend streiten sich dann auch die verschiedenen Schulen gar nicht mehr so sehr miteinander über einen gemeinsamen Gegenstand und dessen worin dann sozusagen, wie früher noch möglicherweise, die Widersprüchlichkeit des Gegenstandes dann auch aufscheinen kann, sondern sie werkeln eben sozusagen nebeneinander und miteinander verfeindet, aber auch aufeinander angewiesen, nebeneinander her, wie tatsächlich verschiedene Cliquen, die an irgendwie merkwürdige Dinge glauben, die außenstehende Menschen eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen können. Also ich denke, dass tatsächlich, dass das so eine Art Sektenbildungsprozess da einsetzt im akademischen Bereich, aber auch, und das ist jetzt hoffentlich so ein bisschen der Bogen zu dem Anfang, eben aber auch sozusagen in der Kritik daran und in diesen ganzen partikularen Gruppen, die scheinbar oder tatsächlich kritisch zur Universität sich verhalten. Da, also nicht, das kann man ja, also die in gewisser Weise auf irrere Art ja oft sogar noch dieses Sektierertum betreiben, als die universitär wirklich institutionalisiert sind, wie man sehen kann, wenn man sich anschaut, was aus diesem postmodernen Vokabular, was für sich genommen schon obskurantistisch ist, wird, wenn das dann in irgendwelchen subkulturellen Kontexten landet, wo das also tatsächlich nur noch der praktizierte Irrsinn ist. Aber das betrifft eben tatsächlich auch so antideutsche Milieus oder Gruppen, wo alle eigentlich nur, wo tendenziell man auch nur noch ein Selbstgespräch führt, auf irgendwelchen feinsten Unterschieden pocht und beharrt und Diskussionen und Streits ausfechtet oder sich entzweit über Dinge, die schon jemand, der von der Sache ausnahmsweise mal nichts gehört hat, schon überhaupt gar nicht mehr versteht. Also, und das ist, denke ich, für die Frage, was überhaupt auch solche Veranstaltungen bringen, irgendwie eine, also das muss man sich, glaube ich, tatsächlich bewusst machen, dass diese Tendenz zum Sektentum und zum Obskurantismus notwendig, eine notwendige ist, die tatsächlich alle irgendwie betrifft. Und das heißt nun aber natürlich nicht, dass man darauf reagieren kann, indem man versucht, wieder breite Bündnisse zu bilden oder so, weil das ist ja nicht, dieser Prozess entsteht ja nicht umsonst, weil eben gerade sowas, jedenfalls ohne das eigene Denkvermögen preiszugeben, nicht möglich ist, ist das diese Tendenz also zum Obskurantismus auch eine gewisse Notwendigkeit, aber in dem Moment, wo die eben blind gegenüber sich selber wird, führt sie dann tatsächlich zu so Diskursproduktionen in allen möglichen so nebeneinander vor sich hin vegetierenden Milieus, die sich miteinander eigentlich überhaupt gar nicht mehr verständigen können und die dann ihren, also sich ja dann auch irgendwann notwendigerweise wieder auflösen, nicht? Also man sollte tatsächlich, um nochmal auf diesen Anfang zurückzukommen, die Geschichte mit der Phase 2 und der Akademisierung der Kritik sich ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass das sozusagen nicht nur dieses postmoderne, poststrukturalistische Kunst-Gender-Kritikmilieu ist, was selbstverständlich permanent daran arbeitet, irgendwie in der Universität irgendein Projekt auf die Beine zu stellen oder irgendwie in diesen ganzen freien Berufen noch zu landen, auch wenn sie es sich nicht selber wissen, sondern dass das natürlich in antideutschen Zirkeln ganz genauso ist. Da gibt es auch so nicht, also so, das ist auch ein Zuliefererbetrieb für jüdische Studien oder es sind dann halt so andere Dinge, das ist sicherlich das Bessere noch, aber es gibt da trotzdem eine Verfilzung mit dem akademischen Bereich und man kann darauf bauen, dass fast alle, die irgendwann hier mal auflaufen, irgendwann dann da so irgendwie unterkommen und wenn sie Glück haben, sozusagen noch ein bisschen was von dem, was sie da vorher mal mitbekommen haben, sozusagen noch für sich festhalten können in ihrer Arbeit. Aber das sind alles Übergangsphänomene, nicht? Also und in denen steckt selber eben schon der Partikularismus und Obskurantismus auch notwendigerweise. Und das würde ich doch am Schluss nochmal sozusagen bei aller Kritik an den falschen Pluralismus oder aller Notwendigkeit auch wie ein Begriff der unteilbaren Wahrheit oder des Universalismus festzuhalten, doch betonen, dass man sich das bewusst machen muss, dass das etwas ist, was tatsächlich durch jeden Einzelnen hindurchgeht und indem man es sozusagen beschwört, vollzieht man eigentlich den gleichen Prozess. So. Und das ist das tatsächlich das objektive Dilemma, was man aber eben irgendwie aushalten muss und nicht beantworten kann, indem man eben wie das, was ich am Anfang hier vorgelesen habe, so Egalität fordert oder sich einbildet, dass man das irgendwie ja schon gelingt, irgendwie, weil alle ja ansprechbar sind, irgendwie, dass man vielleicht irgendwie, also nicht, also das ist ja der Glaube irgendwie bei ganz vielen Leuten, dass doch potenziell, dass immer noch sowas wie eine Wirksamkeit über den eigenen Kreis hinausgeht, aber gibt, aber das ist eben nicht der Fall und das ist eben auch der Unterschied zu der Zeit, so der 68er-Bewegung, wo zumindest noch dieses Missverständnis verständlich war, würde ich sagen, dass sowas wie ein Umsprung dieser Bewegung in eine gesamtgesellschaftliche Bewegung möglich sein könnte. Aber dieses Missverständnis hat sich, denke ich, mittlerweile vollständig geklärt. Ja, danke. Ja, ich hätte noch mal eine Frage zu der These, die am Ende kam, also mit dieser Sektenbildung und diesem Desinteresse, das da anscheinend vorherrscht, irgendwie zwischen diesen verschiedenen Gruppen, die irgendwie natürlich alle was ganz unterschiedliches vertreten und dass das irgendwie so eine Entwicklung ist, die immer weiter fortschreitet und dass da irgendwie gar nicht mehr dazu kommen kann, dass irgendwie Gruppen irgendwie in den Diskurs kommen, obwohl sie ja auch eventuell eigentlich insoweit übereinstimmen, dass es ja eigentlich die Möglichkeit grundsätzlich besteht, dass es dazu irgendwie kommen könnte. Da würde ich mich irgendwie nach den Ursachen fragen, was jetzt irgendwie nicht so, also was jetzt irgendwie nicht so vorkam, wie das irgendwie dazu kommt, dass es irgendwie Naja, ich bin eigentlich darauf gekommen, im Zusammenhang mit was ganz anderem, das ist mir vor kurzem völlig durch Zufall untergekommen, also dass es gibt ja dieses eigentlich zu Unrecht als relativistisch und so eine Vorform von postmoderner Wissenschaftstheorie bezeichnetes, rezipiertes Buch von dem die Struktur wissenschaftlicher Revolution von diesem Thomas S. Kuhn. Da geht es um Naturwissenschaften, so, ja, aber das ist eigentlich überhaupt nicht relativistisch, sondern in den recht engen Grenzen, an denen er da arbeitet, ziemlich interessant. Und da beschreibt er halt so an der Art und Weise, wie sich naturwissenschaftliche Schulen bilden und wie dann, nicht was er dann Paradigma nennt, was man gar nicht mehr sagen darf heute, weil das so ein phrasenhaftes Wort ist, aber damit bezeichnet er eigentlich sozusagen ja nur das Phänomen, dass sich irgendwann sozusagen so ein unreflektierter Forschungskonsens der Einigkeit gestiftet hat oder sowas wie die Grundlage des gemeinsamen Denkens gebildet hat, dann auch auflöst und durch irgendwas anderes ersetzt wird. Und er beschreibt auch ganz gut, aus welchen Gründen das manchmal passiert und dass dann auch Dinge, dass eben auch selten was Neues ist, sondern sozusagen Dinge, die vielleicht unverstanden, irgendwie mitgeschleppt werden, so, wurden so aus alten, zum Beispiel physikalischen Denkmodellen oder so, dass die dann wieder aufgegriffen werden. Und da gibt es leider nur ganz am Rande, so in einem Absatz, den Gedanken, da schreibt er, dass Leute, die sozusagen nach so einem Wechsel der Orientierung des Fachs, was natürlich in Naturwissenschaften anders ist, weil da der Konsens sozusagen doch zumindest ein bisschen selbstverständlicher lange Zeit war als in Geisteswissenschaften, dass diejenigen, die danach dann immer noch an so einem scheinbar für überholt gehaltenen einer überholten Denkform festhalten, die aber auch ihre Berechtigung hat, ja, aber eben trotz ihrer Berechtigung durch den gesellschaftlichen Prozess irgendwie kassiert worden ist, dass sich partikularisiert und dass solche Leute, die daran festhalten, dann eigentlich zu sowas wie Sektengründern werden. Und da gibt es so einen Gedanke, dass also so Formen von Astrologie oder so, dass sowas ja entsteht, als im Grunde aus Zerfallsformen von ursprünglich eigentlich, von Denkformen, die eigentlich ursprünglich auch eine Vorform der wissenschaftlichen Begriffsbildung waren und dass es da so einen Transformationsprozess gibt. Und das finde ich, also diese Überlegung geht natürlich noch davon aus, dass es dann immer sozusagen einen neuen Konsens gibt, auf den sich alle beziehen, so. Und die Sektengründer sind dann sozusagen Abfallprodukte davon, auch wenn die einflussreich sein können. Wenn sich aber das totalisiert, also wenn sowas wie ein wie eine Gemeinsamkeit in Bezug auf einen gemeinsamen Gegenstand oder einen bestimmten Wahrheitsanspruch, dessen Widersprüchlichkeit man dann sozusagen in den unterschiedlichen Schulen verkörpert, irgendwie in gewisser Weise auch und im Streit austrägt. Also in dem Moment, wo sich wo das zerfällt, totalisiert sich dann irgendwie, würde ich sagen, so diese Tendenz eigentlich zum Obskurantismus so. Also wie, ja, welche Gründe das jetzt, unmittelbar zu beantworten, fällt mir ein bisschen schwer. Das hat sicherlich einerseits objektiv gesellschaftliche Gründe. Müsste man sich eben ein bisschen genauer darüber unterhalten, wie eigentlich sich überhaupt Arbeit und gerade eben geistige Arbeit heute verändert. Auf der anderen Seite aber auch scheint mir schon sehr wichtig zu sein, sozusagen auch die sozialpsychologische Disposition der Leute, also dass auch sowas, also dass auch auf der Ebene sozusagen der Strukturierung des Ich auch sowas wie eine Fähigkeit zum Bezug, zum Objektbezug eigentlich erodiert. Ne? Also sowas spielt da auch mit eine Rolle. Ne? Aber das scheint mir tatsächlich ein wichtiger Gedanke zu sein, dass es so Der Begriff der Wissenschaft ist ja sowieso schon problematisch, ne? Also das ist ja eh schon auch ein Problem der Universität, das ist eben Wissenschaftsbetrieb und Wissenschaft und Denken stehen irgendwie in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander auch. So, und es gibt aber eben auch so diesen Umschlag tatsächlich in bestimmten historischen Konstellationen von Wissenschaft in, oder Aufklärung in Obskurantismus, ne? So. Und das kann man, denke ich, an solchen Phänomenen wie der Neurologie heute oder so, der Vorgänger davon war die Genforschung, die dann auch eine Zeit lang in allen möglichen Geisteswissenschaften irgendwie so durch die Diskurse geisterte, da kann man das, glaube ich, gut zeigen, ne? Ja, den Eindruck habe ich, also ich wie sich da Natur- und Geisteswissenschaften sozusagen ideologisch, wenn man das noch so nennen möchte, jetzt zueinander verhalten, so insgesamt, das kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen, weil ich das dazu jetzt bei den Naturwissenschaften zu wenig Ahnung habe. Aber mein Eindruck ist zumindest auch so bei der Beschreibung dieses Phänomens, was ich angedeutet habe, mit dieser Außendarstellung und so, dass das tatsächlich im Bereich der Naturwissenschaften nicht so eine Rolle spielt, weil die tatsächlich sozusagen auch natürlich nicht mit dieser Frage nach der Nützlichkeit in der gleichen Weise konfrontiert sind, beziehungsweise die Frage stellt sich oft gar nicht so sehr wie die Geisteswissenschaften. So, und ich glaube eher, dass halt, also wo vielleicht eine Verbindung zwischen beidem auch mittlerweile besteht, oder was der eigentlich expandierende Bereich ist, ist eigentlich dieser ganze Bereich der Kommunikation, das sagte ich eben schon im Einzelgespräch, mal die, ist auch so ein Wort, Einzelgespräch, und der also dieses Coaching und diese ganzen Bereiche sozusagen der Vermittlung, ne, das ist ja ein ganz eigener Markt mittlerweile und auch ein eigener, selbst wichtiger Bestandteil der Wissenschaft mittlerweile, was eigentlich früher nur so allenfalls hilfswissenschaftliche Bedeutung hatte, diese ganzen Vermittlungstechniken und so, ne? Also die sind natürlich im emphatischen Sinn überhaupt nicht mehr vermittelnd, je stärker sie ausgegliedert und fetischisiert werden, ne? Also dieser ganze Betrieb der Vermittlung, der expandiert ja unglaublich und das betrifft, also dieser Prozess betrifft, denke ich, in gewisser Weise auch die Naturwissenschaften mittlerweile so, also auch so über Popularisierung durch Medien und so, aber insgesamt ist das tatsächlich was in den Geisteswissenschaften stärker zu beobachten ist, auch dass man, aber dieses Phänomen mit der Gruppenpräsentation und diesem merkwürdigen Bedürfnis, irgendwie die eigene Gesundheit und diesen Körper auf eine komische Art zu exponieren, das kommt ja auch aus diesen Kommunikationsberufen so. So, also das ist tatsächlich, denke ich, wo die Naturwissenschaften eigentlich wegen ihrer unmittelbaren Bedeutung auch für Produktion teilweise zumindest noch nicht so ganz so stark von tangiert sind. Ne? Auf der anderen Seite gibt es ja auch ganz viele im Grunde handwerkliche Berufe in diesem ganzen Bereich so von Internet und Informatik und so, das ist ja im Grunde genommen, das sind ja eigentlich handwerkliche, das sind ja Handwerksberufe, das ist ja, also zumindest eher was in der Richtung. So, das ist aber doch auch eine Branche, die sehr stark mit diesem Kommunikationsbetrieb auch wieder zu tun hat. Also ich glaube, das ist die eigentliche Sache auch mit dem, was ich beschrieben habe, dass es nicht mehr Schulen, Denkschulen gibt, sei es auch in der beschränkten, aber irgendwie in der Beschränktheit auch wichtigen Weise, sondern nur noch Methodologien und so. Das hat, denke ich, zu tun mit diesem Vermittlungsfetischismus, also dass eigentlich dieser Bereich der Vermittlung, der früher eher vorausgesetzt wurde, so, wenn man nicht Pädagogik studiert hat, dass der sozusagen diese ganzen akademischen Fächer auch überschwemmt und immer mehr in den Mittelpunkt tritt, ne? Also weil das eben immer weniger selbstverständlich ist. Also sowas wie, das betrifft übrigens auch, das wollte ich noch nachschieben, weil das in der Ankündigung versprochen wurde und ich gar nichts gesagt habe, diesen Begriff der Kompetenz, ne, der bezeichnet ja genau sowas. Also es gibt dann Kommunikationskompetenz, emotionale Kompetenz, Lesekompetenz gibt es in Handbüchern für Germanisten, also wo man denkt, das sind Dinge, die man schon irgendwie gelernt hat, was aber im Grunde genommen eigentlich eher so ein implizites Wissen ist, was man in der Arbeit an Gegenständen nun mal lernt, so. Das wird ausgegliedert, fetischisiert sozusagen zu dem Wichtigsten. Ne? Und das ist, denke ich, aber objektiv auch eine Reaktion darauf, dass tatsächlich die Leute das irgendwie nicht mehr können. Ne? So, also dass es tatsächlich denen beigebracht werden muss. Also man muss sozusagen die Möglichkeitsbedingungen des Lernens immer noch den Leuten auch noch einhämmern, damit die überhaupt so funktionieren können, wie das der Betrieb erfordert, damit sie da durchgeschleust werden können. Ne? Also dieser ganze Vermittlungsbereich, der wird ja immer wichtiger. Und das ist, denke ich, eben sozusagen, das zeigt sich dann paradox irgendwie auch in diesem immer stärkeren Bewusstsein für Äußerlichkeiten oder für einen vermeintlichen Aufschein so von Produktivität am Auftreten der Person auch so. Ne? Und irgendwie, also insgesamt betrifft das natürlich auch die Naturwissenschaften. Ne? Also, ich würde das also ergänzen dazu, und ich halt denken, dass das bei den Naturwissenschaften damit zu tun hat, dass sich die Finanzierung zum Beispiel ändert. Also dass früher halt irgendwie viel mehr so war, dass halt irgendwie die Uni für ein gewisses Auskommen gesorgt hat und dann hat man halt irgendwie Grundlagenforschung gemacht und mittlerweile wird halt das immer mehr zu einer Ausbildung für den Beruf und es ist natürlich wichtig, dass man halt sozusagen in dieser Ausbildung eben Soft Skills und so etwas lernt und dass man halt irgendwie in der Graduiertenschule irgendwie fächerübergreifend arbeiten muss und solche Geschichten und dann eben halt auch diese Drittmittelfinanzierung, die halt bei Naturwissenschaften große Rolle spielt, dass halt irgendwie Evaluierungsphasen gibt und für diese Evaluierungsphasen braucht man halt irgendwie eine tolle Webseite, wo man sich gut darstellt, wo halt eben die Vermittlung eben genau die wichtige Rolle spielt. Es geht halt permanent darum, sich halt immer besser zu verkaufen, um mehr Drittmittel irgendwie zu akquirieren. Das ist halt der wesentliche Punkt. Ich wollte nur fragen, ob man den ganzen Umgang überhaupt so ernst nehmen muss, weil du hast ja gesagt, es ist eigentlich nicht wichtig, eine Universität zu besuchen, um ein kritischer Mensch zu sein. Und wenn ich das so von Ihnen beobachte, denke ich immer, oder hoffe immer, die nehmen das alles selber nicht ernst, was sie da reden. Und dann ist das einfach eine riesige Arbeit, Beschaffungsmaßnahmen, wo Leute eben nicht in andere Leute leben müssen, um sie müssen irgendwie kennen. Zu sagen, ich bin da halt drin, ich kann die ganzen Zuckermessen, die halt überhaupt keinen Mehrwert haben und produziere halt den gleichen Blödsinn und für die lade ich halt mal Geld. Und ich sage, okay, ich bin mir verarschend hier an die Seite. So what, kann man das nicht einfach als den Job dann abschließen? Die machen halt alle Job, weil wo soll man denn auch hin, wenn man Soziologie studiert hat? Wenn das nicht jetzt in gewisser Weise. Das Problem daran ist natürlich, dass es leicht auch wieder in einen Anti-Intellektualismus umschlagen kann. Das hat mich so ein bisschen an diesem Konkrettext auch gestört. Der empört sich da auch passagenweise dann so über diese Leute, die da so über seinen Kopf hinweg reden und so. Und das ist natürlich ein sehr unangenehmes Ressentiment. Und es ist ja auch was dran, dass man, wenn man sich sozusagen jeder geistigen Außeneinfluss verschließt oder so, wird man natürlich, da entwickelt man sich sicherlich auch nicht besonders. So, also das, da sehe ich halt natürlich so ein bisschen auch gerade in diesem Konkrettext und in den Reaktionen darauf, wo Leute da ganz begeistert waren, so von diesem, nicht konkret hat ja so ein, manchmal auch real, aber meistens zumindest geistig, so ein DKP-Rentnertum auch unter den Lesern. So. Und die haben natürlich so ein, da ist das ja sehr verbreitet, so sich zu empören, wenn Leute Sachen zu kompliziert ausdrücken oder so. Ne? So, und das ist natürlich die Gefahr, dass man da wieder auch auf so eine Glorifizierung von Anschaulichkeit und so zurückfällt. So, aber ansonsten, also zugespitzt gesagt, stimmt das natürlich völlig, was du sagst. Also, dass das so ein, so eine, das also auch ganz, ganz simpel ökonomisch, also dass natürlich diese Leute aus der Arbeitslosenstatistik erstmal ganz lange rausgehalten werden und so, also das hat, dass die werden irgendwie beschäftigt. Im Grunde genommen ist das, besteht dann ja auch nur noch ein geringer Unterschied zwischen den Beschäftigungsmaßnahmen später beim Arbeitsamt und diesen Fortbildungsmaßnahmen, in die man reingeschleust wird und so. Also es geht ja darum, dass irgendwie tatsächlich angesichts der Tatsache, dass die Leute, dass immer weniger gebraucht werden einfach, dass man die aber trotzdem in diesen Arbeitsmarkt irgendwie zwingen muss, dass man Möglichkeit, wenn man nicht wieder die Generalmobilmachung will, also dass man die dann irgendwie eben beschäftigen muss. So, ne? Und das ist natürlich, spielt eine ganz wichtige Rolle, auch unbewusst, glaube ich, schon bei diesem Bedürfnis zu studieren. So, ne? Also dass man das auf, möglichst lange aufschiebt, so im Moment, wo man dann merkt, dass dass man sich da eigentlich auch was vormacht. So, ne? Also das ist schon richtig. Ne? Bloß wie gesagt, man da, also das kann man eben auch nicht so, so wie das jetzt in diesem Text passiert zum Beispiel, eben so abtun, weil man dann wieder eigentlich in so eine Glorifizierung von auch eigentlich körperlicher Arbeit oder was oder irgendwas, oder die Unterscheidung zwischen, also dass die geistige Arbeit unproduktiv sei und die andere produktiv oder so, das sind ja alles sehr problematische Denkformen dann wieder. Vielleicht erstmal daran anknüpfen und darf man ja auch nicht außer Acht lassen, dass es außeruniversitär auch unter Gesellschaften gibt und deswegen ist die Universität nicht unbedingt schlimmer als der Frauen. Das heißt nicht, wenn man der Universität fernbleibt, ist man näher dran, irgendwie einen kritischen Geist zu entwickeln. Ja. Ich wollte nochmal auf einen anderen Punkt zurück, und zwar das Verhältnis der Linken und des Sektentums. Das Beispiel, was du gebracht hast mit dem Walter Benjamin Institut, das ist ja auch ein Beispiel, das die Linke seit Jahrzehnten durchzieht, dass sie eine gewisse Arroganz in der Lage ist, an den Tag zu legen, sich über das zu stellen und mit Wissen umzugehen, als wäre es ein Haben. Also wir können jetzt überhaupt nicht denken im Prozess, also das, was eigentlich Benjamin auf komplexeste Weise versucht hat auszudrücken, sich dem zu nähern und auch auszudrücken versucht hat, dass das Wort und das Denken auch Tat ist, also wo sich gerade diese Studentenbewegung immer dagegen echauffiert hat, dass man sich in diesen Elfenbeinturm und so weiter verlassen müsse und in die Praxis gehen. Und dass man das deshalb eigentlich in der Linken noch stärker hat als im universitären Betrieb, also dieses Selbstentrümmen, weil alle kleinen Gruppen diese Arroganz in sich tragen, endlich zu einem Haben gekommen zu sein, dass das Richtige ist und deswegen können sie es in Anschlag bringen. Und jemand, der die falsche Vokabel genommen hat, der wird nicht mal mehr gegrüßt auf der Straße, bis hin zu gewalttätigen Übergriffen. Also, das ist ja eigentlich ein Vorgriff und eine Steigerung dessen, was wir im akademischen und wissenschaftlichen Betrieb finden. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht, was ich auch eigentlich andeuten wollte, was vielleicht ein bisschen kurz gekommen ist mit dieser Kritik an diesem, auch bei Foucault oder so, wie da der Begriff des Wissens verwendet wird, also dass man da so ein, einfach den ganzen Prozess, in dem man überhaupt die Fähigkeit, Kenntnisse sich anzueignen, aber dann eben auch nicht über die einfach nur zu verfügen, sondern sozusagen lebendig damit umzugehen, dass das eigentlich alles ausgeblendet wird und eigentlich ganz analog zu diesem Begriff vom Bildungskapital oder was, der auch meistens so benutzt wird, davon ausgeht, dass es irgendwas ist, was einem zukommt und dann hat man das und oder wenn man irgendwie auf dem höheren Bewusstseinsstand ist, dann ist man auch nicht bedroht, da wieder hinter zurückzufallen oder so, solange man nur sich sozusagen an die Sprache oder bestimmte davon abgezogene Denkformen klammert, die man repetiert. Ne? Also das ist, denke ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass dieses Wissen oder auch Kritik überhaupt, dass es eigentlich als ein Haben oder als was begriffen wird, worüber man verfügt und nicht als eine Fähigkeit, die sich einem eröffnet oder die aber auch wieder absterben kann. Ne? Und weil die eben auch sozusagen bis ins Somatische hinein ja mit dem Individuum zusammenhängt. Ne? Und dann wundert man sich, wenn man Leute nach ein paar Jahren wieder sieht, wie verblödet die sind oder so, dass man dann manchmal, das passiert ja immer tatsächlich manchmal, dass man denkt, man redet doch mit der gleichen Person und zu zweifeln anfängt, ob man selber jetzt so heruntergekommen ist mittlerweile oder der andere oder woran das eigentlich liegt, dass man sich dann nicht mehr verständigen kann. Und das wird dann aber meistens abgetan, indem man den anderen dann irgendwie als Verräter an irgendwas abtut oder so, weil er nicht mehr der Meinung ist, die man selber konserviert hat. Also das ist, denke ich, ein ganz entscheidender Geschichte dabei. Wobei ich nicht genau weiß, also in diesen linken Gruppen ist das möglicherweise dann auch bis in die Privatsphäre hinein unangenehmer oder teilweise gefährlicher, wie sich das ausprägt. Aber ich denke schon, dass also je weniger die so das universitäre Milieu darauf bauen kann, dass die da alimentiert werden, damit auch überleben können, dass sich das natürlich auch immer stärker da niederschlägt. Ne? Also dass man im Kampf sozusagen um diesen eigenen kleinen Bereich, den man da hat und der einem zugeteilt wurde, irgendwie auch immer mehr im Grunde obsessive und objektiv pathogene Verhaltensweisen so ausprägt. Ne? Und dann hat er am Anfang so diese Forderung nach ökonomischer Gleichheit oder Teilhabe, wie schon genannt wird, ist das was vulgärmaterialistisches? Nee, also da, vulgärmaterialistisch hatte ich, glaube ich, im Zusammenhang gesagt mit diesem Ideologiebegriff, der davon ausgeht, dass das sozusagen nur ein Reflex ist, also nur eine Art Mystifikation und deswegen eigentlich, also das ist ja das Interessante, gerade wenn man Literatur studiert oder Philosophie, dass natürlich man vom Gegenstand überhaupt erst was kapiert, wenn man den nicht nur als Ideologie ansieht, sondern irgendwie als einen Gegenstand ernst nimmt. Ne? Und dann lernt man den Widerspruch, Widersprüchlichkeit des Gegenstandes auch kennen, wenn man den sozusagen nur als Mystifikation oder Reflex oder abgeleitet von irgendwas anderem betrachtet, kommt man eigentlich gar nicht auf das Objekt. Also das ist im Grunde genommen durchaus eine völlige Verkennung des Begriffs des Geistes, auch irgendwie in dem, wofür der auch steht, das so zu verstehen. Also in dem Zusammenhang sprach ich von vulgärmaterialistisch und mit diesen Geschichten mit Bildungsgerechtigkeit und so. Also ich meine jetzt so ganz politisch pragmatisch ist das ja nicht falsch, ne? Also ich bin jetzt nicht für Studiengebühren oder für das, also das ist ja klar, dass es objektiv ein gesellschaftliches Interesse gibt, was man auch verteidigen muss, wenn man will, dass auch die Möglichkeit dazu zu haben, so bloß wenn das nur darin stecken bleibt, denke ich, geht man eben dem genau auf den Leim. Das können eben sowieso nicht alle. So, das meinte ich mit diesem, dass eben dieses Privileg einerseits immer weniger geduldet wird irgendwie auch so schon, aber dass man das gleichzeitig natürlich konservieren muss, weil es ja gar nicht anders geht, weil sonst der ganze Apparat zusammenbrechen würde. Ne? So, und in dem Widerspruch bewegt man sich dann natürlich immer und da kommt man eben nicht raus, indem man jetzt so Fairness fordert oder so. Also ich wollte noch kurz eine Sache nachtragen zu dieser Frage, ob man da nicht sowieso nur Blödsinn produziert und sich gegenseitig sozusagen, dass es eine gegenseitige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist. Also ich finde schon, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das möchte ich eigentlich auch nicht, aber man müsste sich in dem Zusammenhang eigentlich zum Beispiel mal mit so einer Figur wie diesem Richard David Precht beschäftigen. Ne? Also wofür der eigentlich da ist. Also was nicht, also der, das ist ja eine unglaublich wichtige Gestalt, der hat eine eigene Talkshow und wird ständig rumgereicht und so. Und bei dem kann man ja auch nicht einfach nur sagen, dass der so ein Ideologieproduzent ist oder so. Wie was bei Sloterdijk oder solchen Leuten kann man das noch, der vertritt, also da kann man, den kann man als einen Ideologen mit einem recht, durchaus noch recht klaren Profil, glaube ich, durchaus beschreiben, möglicherweise. Aber bei dem weiß ich das einfach nicht, also warum gibt es den überhaupt? Das müsste man eigentlich, das wäre mal ergiebig, sich damit zu beschäftigen, wie eigentlich dieser Mensch möglich geworden ist, in dem, was er macht. Ne? Und auch in Bezug auf diese Geschichte mit den Äußerlichkeiten und so, was ich da gesagt habe, das ist ja eigentlich sozusagen, also so gemessen an dem, so was natürlich auch ein Klischee ist, aber so diesem Gestus des Philosophen, der mir da noch viel sympathischer ist, ist das ja auch so eine Unfigur. Ne? Das ist ja auch mehr wie so ein Sportlehrer oder ich weiß nicht, wie der, also diese Art, wie der aussieht, schon allein, also so nach diesen traditionellen bürgerlichen Vorstellungen von Philosophie diskreditiert er das ja vollkommen. Da stößt sich aber auch gar keiner dran. Und der tritt ja eigentlich auch als so ein Vermittler auf. Ne? Also es sind ja auch so halb so Lebenshilferatgeber, die der schreibt und so, aber immer mit sehr viel so oberflächlicher Zitatkenntnis und so. Also ich finde, das ist halt wirklich so ein Prototyp für so das, was dann offensichtlich wahrscheinlich künftig Philosophie noch ist. Oder so. Also man müsste sich wirklich mal mit dem, was der schreibt und sagt, auch so in dem Zusammenhang mal mehr beschäftigen. Und nicht umsonst ist der da auch, hat er auch da so eine moderierende Funktion im Fernsehen und so. Also das ist ja eigentlich auch schon die Verwandlung in so einen Kommunikationsberuf, ne? Und das ist ja übrigens auch ein wichtiges Segment mittlerweile. Wenn man Philosophie studiert hat, kann man so philosophische Lebensberatung und so, das floriert auch, ne? Also so Beziehungsratgebung und so. Und das, damit ist man tatsächlich, als Philosoph ist man kompetent, also da hat man ein Publikum. Die Übersetzung zum Beispiel von den Universitätsforen, die wir dieses Semester hier hatten, sind ja auch zum Beispiel diese Marginalität, die die Linke offensichtlich hat, geht sie nicht irgendwie auf die Ebene der Selbstreflexion, sondern stellt sich immer noch auf die Seite, dass sie das Richtige tut und dass nur die Strukturen das Schlechte sind, also die rechte Selbstverwaltung, aber die Realität überhaupt nicht, dass gar niemand da ist, der in der Lage ist, sich selbst zu verwalten. Also dass diese Strukturen einfach so internalisiert sind bei diesen ganzen Menschen, die in diesem Betrieb hier studieren, dass es einfach absurd ist, sich immer noch vermeintlich gegen die Struktur so sehr aufnehmen zu müssen. Also, dass dieses sich rausnehmen, das etwas irgendwie besser machen zu können, auch diese ganzen benannten Freiräume, die irgendwo stattfinden oder so. Und ich habe den Eindruck, dass das tatsächlich angenommen wird von verschiedenen geisteswissenschaftlichen Sparten. Also dass dann Musikwissenschaftler an manchen Universitäten schon den Eindruck haben, ja, auch sie wird ja sowieso nur eingeprügelt, aber wir haben trotzdem recht. Also dass eigentlich was die Linke so seit dieser schlimmen Frustration, den Niedergang der neuen Linken so in den 70ern in sich aufgenommen hat, dass das, wo sie dachte, diesen Kurs davor einfach nicht praktisch wurde, weil die Frustrationsgrenzen so gering waren, dass sie das mit sich rumträgt und dass es von der Linken sogar in die Universität reingetragen wird. Also ja, eben. In den Geisteswissenschaften mit dem Selbstbild preisgemacht wird. Ja, das denke ich auch. Deswegen dachte ich am Anfang, dass man eigentlich gar nicht mehr von Marginalität der Linken sprechen kann, weil das ja eigentlich sich verallgemeinert auf irgendeine Art. Ne? Das betrifft auch diesen Begriff der Selbstverwaltung selbst. Ne? Also einerseits hast du natürlich Rechte in dem starken Sinn so der Selbstverwaltung, wie man das früher begriffen hat. Ist das überhaupt gar nicht möglich. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer mehr den Zwang auch zu so einer Art Selbst, zu so einer heteronomen Selbstverwaltung. Ne? Deswegen bin ich bei dem Begriff auch schon, also so richtig konkret vorstellen kann ich mir das, also es ist ja immer eher so ein bisschen so eine Drohung, Selbstverwaltung, also es schwingt ja auch mit, so diese, warum muss ich jetzt dann auch noch die Sachen machen, die vorher an anderen Beruf delegiert waren, ne? Also das sozusagen Arbeitsteilung und Ausdifferenzierung von Arbeit ist ja auch erstmal ein Fortschritt so und man kann sich das ja immer weniger in der eigenen Erfahrung konkretisieren, wie das sozusagen in einem emphatischen Sinn überhaupt vorstellbar wäre. Ne? Aber eben in einem schlechten Sinn hat sich's eigentlich universalisiert. Ne? Und genau wie diese Geschichte mit der Selbstreflexion und so, das ist ja auch so ein inzwischen so eine Lernvorgabe irgendwie, auch in diesen Handbüchern, man lernt dann im dritten Semester oder was weiß ich, kritisch über sich selbst zu reflektieren und da entstehen dann eben genau solche Leute, die dann auch sowas sagen, wie irgendwie dann, ja, ich bin mir bewusst, dass ich aus meiner Position als männlicher, weißer Mittelstandsjunge oder was irgendwie, da irgendwie befangen bin, also selbst darin steckt ja irgendwie natürlich irgendwie auch was Richtiges, also, ja, so, aber das wird sozusagen als eine automatisierte Form von Selbstreflexion so vollkommen veräußerlicht, als irgendein Gestus, den man nur lernen muss, so damit man kommunizieren kann. Ne? So, also, und das kommt ja alles aus der Linken eigentlich tatsächlich. Ne?